Totenwache. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Totenwache. Das Grab hielt dich die erste Nacht. Mein Herz drang zu dir in die Erde, in seiner Kümmernis bedacht, ob nichts die Ruhe dir gefährde. Es stürmte, wilder Regen brach, von Ungewittern losgerissen, mit jähen Stürzen auf mein Dach und rauschte in den Finsternissen. Ich lauschte angstvoll und gepresst, wie, wenn im Zwang der Grabeswände ein letzter, allerletzter Rest gebannten Lebens noch empfände. Wenn von der Erde Aufruhr drin, der Sturm entfesselt schlägt die Schwinge, ein schattenhafter letzter Sinn die ferne Botschaft noch empfinge? Ende von Totenwache.